Wir galoppierten trotz der drückenden Hitze und des schwierigen felsigen Bodens mit einer Eile, als ob es galt, Gazellen zu jagen, und verzichteten darauf, wie sonst üblich, Rast zu machen. Vor einem jähen Sturz des Flussbettes sahen wir eine Viertelwegstunde unter uns zwei Männer an einer kleinen Lache sitzen, in der sich etwas brachiges Wasser erhalten hatte. Um den Eindruck zu erwecken, wir kämen vom Schott Rasa, verließen wir das Flussbett und ritten ein wenig nach West. Die beiden sollten nicht ahnen, dass wir die Leiche des Ermordeten gefunden hatten. So ritten wir also wieder in die Wüste hinein, schlugen dann einen Bogen und hielten auf die Stelle zu, wo sich die beiden befanden. Als wir den Rand der Vertiefung erreichten, hatten die Kerle sich erhoben und zu den Gewehren gegriffen. Ich tat, als sei ich ebenso überrascht wie sie, hier in der Einsamkeit der Wüste so plötzlich auf Menschen zu treffen, hielt es jedoch nicht für nötig, nach meinem Stutzen zu langen. Esselam aleikum. Wa aleikum salam. Wer seid ihr? Wir sind friedliche Reiter. Woher kommt ihr? Vom Westen. Und wohin wollt ihr? Nach Gries. Von welchem Stamm seid ihr? Mein Begleiter stammt aus der Ebene Atmar. Ich gehöre zu den Nemsi. Wer seid ihr? Wir sind von dem berühmten Stamm der Hamalek. Und woher führt euch der Weg? Von Gafsa. Und wohin geht ihr? Zum Brunnen Sauidi, wo wir Freunde haben. Erlaubt ihr uns, bei euch zu rasten? Wir bleiben hier bis zum frühen Morgen. Auch wir wollen bis zum Aufgang der nächsten Sonne hier ausruhen. Hier ist genug Wasser für uns alle und auch für die Pferde. Dürfen wir bei euch bleiben? Die Wüste gehört allen. Machaba, du sollst uns willkommen sein. Komm, Halef, gehen wir erst die Pferde tränken. Die beiden Gesichter, die ich nur mit Muße betrachten konnte, waren keineswegs vertrauenerweckend. Der Ältere, der bisher vorwiegend das Wort geführt hatte, war lang und hager. Der Burnus hing an ihm wie an einer Vogelscheuche. Unter dem schmutzigen Kopftuch blickten zwei stechende Augen unheimlich hervor. Um die schmalen, blutleeren Lippen fristete ein dürrer Bart, ein kümmerliches Dasein. Die Nase erinnerte mich lebhaft an die Geier, die ich von der Leiche des Ermordeten vertrieben hatte. Der andere war ein junger Mann von auffallender Schönheit. Aber die Leidenschaften hatten sein Auge umflort, seine Nerven entkräftet und Stirn und Wangen zu früh gefurcht. Man konnte unmöglich Vertrauen zu ihm haben. Sidi, dass die beiden von Gafsa kommen und zum Brunnen Sauidi wollen, ist eine Lüge, glaube mir. Ihre Pferde sind abgeritten, ihre Kleidung ist schlecht, aber ihre Waffen sind ausgezeichnet. Sidi, bei den Schurken liegen am Rastplatz Gegenstände, die in der Wüste selten sind. Ein seidenes Taschentuch, eine goldene Uhr mit einer goldenen Kette, ein Kompass, ein prachtvoller Revolver und ein ledernes Taschenbuch. Sie haben keine Zeit gefunden, die Dinge zu verbergen, oder Sie wollten Ihre Beute gerade aufteilen? Wir tun so, als ob wir nichts bemerkten. Ja. Setzen wir uns zu Ihnen. Was wollt ihr in Kries? Nichts. Wir ziehen weiter. Wohin? Über den Schott El Chirit nach Fetnassa. Hast du Geschäfte in Fetnassa? Ja. Du willst deine Herden dort verkaufen? Nein. Oder deine Sklaven? Nein. Was sonst? Nichts. Oder willst du dir ein Weib dort holen? Weißt du nicht, dass es eine Beleidigung ist, zu einem Manne von seinem Weibe zu sprechen? Bist du ein Giauer, dass du dieses Gebot missachtest? Ich scheine mit meinen Worten das Richtige getroffen zu haben. Denn wenn du ein Anhänger des Propheten wärst, so würdest du mich niederschießen, weil ich dich einen Giauer nannte. Was hast du da für einen prächtigen Revolver? Erlaube mir, dass ich ihn anschaue. Bitte. Ist er ein Geschenk? Nein. So hast du ihn gekauft? Nein. Dann war es eine Beute. Beute? Von wem? Von einem Franzisler. Richtig. Auf der silbernen Platte hier ist ein Name eingraviert. Paul Galangré Marseille. Das ist sicher nicht der Name der Fabrik, sondern der Name des Besitzers, möchte ich meinen. Hast du mit ihm gekämpft? Ja. Wo? Bei El Gerara. Du lügst. Was sagst du? Ich lüge? Soll ich dich niederschießen? Wie den Franzisler da oben im Flussbett Tafaui. Was meinst du damit? Ich meine, dass du gewiss nicht vom Stamm der Hamalek bist. Dein Name ist mir bekannt. Du bist Hamd el-Amazad. Wie? Ich kenne dich. Das ist genug. Nein, du kennst ihn nicht. Er ist nicht so, wie du dich sagst. Dich habe ich nicht gefragt. Wem gehören diese Sachen da? Mir. Das Taschentuch mit den Buchstaben P und G? Die Uhr? Hier auf dem Deckel die gleichen Buchstaben? Woher hast du die Uhr? Das ist nicht deine Sache. Leg sie wieder hin. Und das Notizbuch. Hier, lies. Paul Gallengré. Gib die Sachen wieder heraus. Sidi, ich habe den Finger am Abzug meiner Flinte. Ein Wink von dir und... Es ist also besser, du setzt dich wieder. Ich habe mit dir zu reden. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber ich mit dir. Setz dich, wenn dir dein Leben lieb ist. Du bist vom Stamm der Hamalek. Du sagst es. Du kommst von Gafsa. Ich komme von dort. Wie lange reitest du bereits im Flussbett Tafaui? Was geht das dich an? Das geht mich sehr viel an. Da oben liegt die Leiche eines Mannes, den du ermordet hast. Und wenn ich es getan hätte, was hättest du danach zu fragen? Nicht viel. Nur einige Worte. Wer war der Mann? Ich kenne ihn nicht. Warum hast du ihn und sein Kamel getötet? Weil es mir so gefiel. Du hast ihm abgenommen, was er bei sich trug? Sollte ich es bei ihm liegen lassen? Nein. Denn du musstest es für mich aufheben. Für dich? Ich verstehe dich nicht. Du wirst mich gleich verstehen.